damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 21. Letzter Therapietag. Heute brauchte es tatsächlich mal den Wecker, um mich aus dem Bett zu bekommen. Sobald es mir möglich war zu lesen, überfliege ich den Plan für heute, nur mich grob zu orientieren, was dort für mich vorgesehen ist. Einiges an Sport und, oh, noch einmal ein Vortrag. Ernährung und Krebs. Nun gut. Heute alles was ruhiger machen. Das habe ich mir vorgenommen. Und die Termine wahrnehmen, wenn sie passen, ohne dass ich mich beeilen muss, irgendwo hinzukommen. So nehme ich mir beim Frühstück Zeit, um zu erzählen. Und das tut mir so richtig gut. Ich erfuhr zum Beispiel von der Schwarzen Jule aus Forst in der Lausitz, von Umzugsplänen nach Bulgarien, bei Rentenbeginn und so weiter. Eine ganze Weile verbringe ich im Speisesaal, welcher ja offiziell Buffet-Restaurant heißt. Steht nur nirgendwo auf den Wegweisern. Tja, und wie soll ich sagen? Dann kam der Moment, wo ich dachte, wann war noch mal dieser Vortrag? Also schlenderte ich in mein Zimmer und stellte fest, jetzt um 9. Okay, ich schlender dann mal in Richtung Wintergarten. Technische Probleme verhinderten einen pünktlichen Anfang. Und so war ich pünktlich, obwohl ich unpünktlich war. Es bestätigt sich einmal mehr, dass Eile fehl am Platz ist. Ich lausche gespannt dem Vortrag und versuche, ernsthaft Erkenntnisse für mich daraus abzuleiten. Nicht mit der Intention herauszufinden, ob ich vielleicht den Krebs durch die Ernährung bekommen habe, sondern eher mit der Intention, wie ich das Risiko für meine Familie und mich reduzieren kann. Das ist aber ein ganz, ganz heißes Eisen, das dann geschmiedet wurde, und ich werde da noch einmal genauer darüber nachdenken, weil ich im Grunde glaube, dass es nicht eine Ursache ist oder eine bestimmte Sache oder ein bestimmtes Lebensmittel, sondern eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren, die dort wirksam werden. Angefangen von der Herstellung der Lebensmittel, dann das Verpacken der Lebensmittel in Kunststoffverpackungen, bis hin zur Zubereitung sowie natürlich unverhältnismäßig hoher Verzehr von Giftstoffen, die zum Teil bei der Zubereitung entstehen oder aber auch schlicht im Lebensmittel enthalten sind. Da es ja auch einen Zusammenhang zum Bewegungsmangel gibt, starte ich im Anschluss an den Vortrag mein Sportprogramm. Ein letztes Mal. Und ich versuche beim Crosstrainer die Grenzen auszutesten. Diese liegen, wohl oder übel, bei knapp 70 Watt und wurden von der Trainerin mit "Das ist ausbaufähig" kommentiert. Ob ich heute Nachmittag noch eine Runde Ergometer einschiebe, halte ich mir mal erst noch offen. Gesetzt ist aber der letzte Termin Hydrojet. Auch für das Mittagessen nehme ich mir ausreichend Zeit und es findet sich immer mal jemand, der vorbeischaut und erzählt. Einige beginnen mit "Ach, und du reist morgen ab?" und sind verwundert, dass ich es nicht von vornherein auf eine Verlängerung angelegt habe. Ich bin auch ganz froh, dass es so ist, denn ich freue mich riesig auf meine Familie. Gegen 14 Uhr gehe ich noch einmal zum Sport und sage den Ergometer-Termin ab. Ich möchte gern den zweiten Koffer packen, so weit wie möglich, und dann nochmal ganz entspannt auf dem Hydrojet Platz nehmen. So wird es dann auch gemacht und ich bin mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Besonders die Hydrojet-Sache ist sehr toll, als letzte Aktion gut geeignet, um die Reha zu beenden. Wie gewünscht gebe ich alle Pläne im Briefkasten des Arztzimmers ab. Obwohl es draußen sehr neblig ist, gehe ich noch ein letztes Mal zum Strand. Auch um zu testen, ob mein Outfit für morgen warm genug ist, um damit gegebenenfalls länger am Bahnhof zu stehen und zu warten. An der Küste angekommen, wird mir eines ganz schnell klar. Die See werde ich vermissen, die Klinik nicht. Ich genieße den Spaziergang und spekuliere trotz der Teilnahme an dem Vortrag heute auf eine Portion Pommes. Leider ohne Erfolg, denn das Kick-Ut hat zu. Also mache ich mich auf den Weg wieder zurück zur Klinik und schieße trotz der Dämmerung noch ein paar abschließende Fotos. In der Klinik sind es jetzt noch drei Dinge, die es zu erledigen gilt. Erstens, den Arztbrief aus dem Fach holen und mal eben anschauen. Und tatsächlich, ich habe es schwarz auf weiß, ich bin zwar arbeitsunfähig, aber als gut erholt entlassen. Zweitens, Abendessen, Brote und Kaffee. Schön in Ruhe und Gemütlichkeit. Drittens, abschließend ein letztes Flens im Bistro am Stammtisch. Auf dem Weg zurück ins Zimmer nehme ich den Aufzug. Reha ist vorbei. Morgen dann mit der Bahn nach Hause. Der Zug fährt erst um 11.50 Uhr. Das wird nochmal ein langer Ritt. Hoffentlich funktioniert es diesmal besser als auf der Hinreise. Ich werde berichten. Bis denne.